Ich will arbeiten in jedem VEB. Tut es auch noch so weh. Oh, Honey, was ist los mit dir? Jetzt bist du tot und ich sitz hier bei den ganzen Kapitalisten. Nicht allein. Es könnte doch alles.